Willkommen zur Abendlandung im Kashmir Radio mit Jean-Marie Dur am Mikrofon. Heute ist diese erste neue Sendung nach einer kleinen Sommerpause und die heutige Sendung ist thematisch frei mit diversesten Sounds aus der ganzen Welt, unter anderem mit Carlos Nino and Friends, Daniel Lenz, Nana Vasconcelos, Atmas, Les Baxter, Paul Horn und einigen weiteren mehr, wie zum Beispiel John Cameron und Paul Martin. John Cameron war einer der aktivsten und kreativsten Library Music Komponisten aus Großbritannien, hat auch für Filme die Soundtracks komponiert, wie zum Beispiel für Ken Loaches Film Cass, aber eben hauptsächlich Library Music und diese hauptsächlich für das bekannte Bruton Label. Wir hören von der LP Little Creatures von 1978 aus der Bruton-Reihe BRD, in der eher pastorale Klänge zu hören sind, das Stück Water Mill. Thank you. Das war Daniel Lenz mit dem Stück Slow Motion Mirror von der EP After Images von 1981, seiner allerersten Veröffentlichung. Daniel Lenz ist US-amerikanischer Komponist und hat unter anderem mit Harold Budd, Ruben Garcia und Peter Garland zusammengespielt und hat auch für viele Ensembles komponiert. Er hat bis heute 16 LPs veröffentlicht, die letzte ist 2019 herausgekommen und kann, wenn man eine Schublade aufmachen will, der Minimal Music zugerechnet werden. Die Musik, die ich in den vergangenen Monaten wohl am meisten und am häufigsten gehört habe, ist die von Carlos Nino. Carlos Gabriel Nino ist Produzent, Arrangeur, Komponist, Musiker, Radiomoderator, DJ, Musikberater, wahrscheinlich im Filmbereich, denke ich mal, und Schriftsteller mit Sitz in Los Angeles. Seit 1995 ist er eine wichtige Person in der unabhängigen Musikszene von LA. Er hat sowohl produziert für Yazos, Laraji, Cut Chemist und Jamail Dean, als auch mitgespielt auf Alben von Shabazz Palaces, Makaya McRaven und Sudan Archives und lädt sich selbst für seine Alben, die er unter dem Namen Carlos Nino and Friends veröffentlicht, Freunde und Lieblingsmusiker ein, wie zum Beispiel Yazos, Miguel Atwood Ferguson, Gabby Hernandez, D'Antel, Daedalus, D'Antoni Parks oder Kamasi Washington. Um sich zu entspannen, zu entstressen, ist nichts besser geeignet als Carlos' Mix aus Ambient, New Age, Jazz, Exotica und manchmal instrumentellem Hip-Hop zu hören. Wir hören jetzt erstmal Organic Self vom 2017er Album Going Home und später in der Sendung dann noch ein weiteres Stück. We'll be right back. drifting the course of now. Maybe you were never really here. What is the matter I hold in my hand? What is the matter? Sunlight on a hidden river, sunlight on a hidden river, no one has ever seen, waiting to be delivered in a dream. Eine Band gibt, die dem Sound der englischen Band Broadcast auf interessante Art und Weise weiterentwickelt hat, ist das Vanishing Twin aus London. Vanishing Twin ist eine psychedelisch-experimentelle Gruppe, bestehend aus der Sängerin Kathy Lucas vom Inner Space Orchestra, der Schlagzeugerin Valentina Margaletti, die unter anderem auch bei Rame, Tomaga, You und Neon Neon spielt, dem Bassisten Susumu Mukai, der auch bei Tsongamin und Floating Points spielt, dem Library Music Spezialisten Phil MFU, der auch bei Broadcast eine Zeit lang mitgespielt hat, und dem Filmemacher und bildenden Künstler Elliot Arndt, der hier Flöte und Schlagzeug spielt. Wir hörten Invisible World von der LP The Age of Immunology. Ihr hört die Abendlandung im Kashmir Radio mit Jean-Marie Dur am Mikrofon. Als nächstes kommen wir jetzt zu einem Stück des Jazzmusikers Paul Horn, der in den späten 60ern zusammen mit den Beatles in Indien unterwegs war, dort den Maharishi Mahesh Yogi besucht hat und im Anschluss an diesen Aufenthalt, an diese Reise, seinen musikalischen Output verändert hat und begann, indische Elemente in seine Musik einzubauen und wurde zu einem Pionier der sogenannten New Age Musik. Eine tolle Platte von 1974 ist das Album Visions und davon hören wir jetzt Guinevere, eine Coverversion des Stückes, das David Crosby für das Album Crosby, Stills & Nash geschrieben hat. Thank you. das Stück Toshiro vom Album Nana Nelson Angelo Novelli von 1975. Eine tolle Fusion-Platte mit Elementen von Jazz, Folk und brasilianischer Musik von Nana Vasconcelos, Nelson Angelo und Novelli, wie der Name der Platte bereits sagt. Eine der obskuren deutschen Weltmusik- oder Fusion-Bands, die Jan Schulte aka Wolf Müller für die Compilation Tropical Drums of Deutschland einer breiteren Hörerinnenschaft zugänglich gemacht hat, ist das Percussion-Quartett Om Bushman. Om Bushman waren Jan Dix, der ein paar Jahre vor Om Bushman bei der kölschen Band Bab getrommelt hat, sowie die weiteren Drummer und Perkussionisten Tom Schäfer, Uli Richard und Urs Fuchs. Wir hören von ihrem einzigen Album Total von 1988 jetzt das Stück Ollos Rückkehr. Thank you. Sighting Rainbows von der kalifornischen Sängerin und Komponistin MJ Lello. MJ Lello setzt ihre Stimme sehr vielseitig ein. Und zwar so, dass sie manchmal auch wie eine Trompete, wie ein Bass, ein Cello, ein Vogel oder eine Trommel klingt. So waren bestimmt einige der Sounds, die wir jetzt gerade gehört haben, eigentlich MJs Stimme. Eine schöne Übersicht über ihre musikalische Arbeit bekommt man durch die Compilation Take Me With You, die auf Seance Center erschienen ist. Ihr hört gerade die Abendlandung im Kashmir Radio mit einer thematisch freien Sendung, in der es um den ganzen Globus geht. Auf dem New Yorker Label Fredericksburg Records ist gerade eine rare äthiopische Platte wieder veröffentlicht worden, Sons of Ethiopia von Atmas. Als Instrumentalalbum, das reich an globalen Einflüssen ist, ist Sons of Ethiopia eine der wenigen äthiopischen Aufnahmen, die in den frühen 1980er Jahren außerhalb Äthiopiens produziert wurde. Und als solche ist es ein Schlüsseldokument der äthiopischen Exilszene in Washington, D.C., zu der unter anderem auch andere Musiker wie eben Haylu Mergia gehörten. Die Kernmitglieder von Atmas, das sind Tewodros oder Teddy, Aklilu, Henok Temezgen und Abigazu Shiota, hatten zuvor in einer Gruppe namens Gasha gespielt, einer der wenigen äthiopischen Bands, die in den frühen 1980er Jahren regelmäßig in DC auftraten. Atmas wurde dann aus Gasha herausgeboren als ein Ventil für die eher experimentellen Adern. Obwohl sie oft als Backinggruppe von Sängern auftraten, wurde die Musik von Sons of Ethiopia nie live aufgeführt. Wir hören jetzt von Atmas das Stück Astabe Salelu. Thank you. Vorhin hatten wir ja ein Stück aus dem Katalog von Bruton Records gehört, des englischen Library Record Labels. Und jetzt kommen wir zu ganz aktueller Library Music. Greg Foad und James Thorpe haben letztes Jahr ein tolles Album namens Photosynthesis herausgebracht, das als Library Music gedacht ist. Erschienen ist es auf dem Edinburgher Label Athens of the North und wir hörten jetzt davon das Stück Balloon Ride. Von der Library Music bis zu Exotica Music ist es nicht allzu weit und darum hören wir jetzt ein Stück von Les Baxters Klassikerplatte Ke Mango von 1970 und zwar das Stück mit dem Titel On a Warm Night. Thank you. Ich hatte es vorhin ja schon gesagt, das war ein weiteres Stück von Carlos Nino and Friends, die ich ganz am Anfang der Sendung schon mal gespielt hatte und die ich in den vergangenen Monaten sehr, sehr viel gehört habe. Tolle, abenteuerliche und beruhigende Musik in dieser etwas turbulenten Zeit. Sparkling Arch of Existence war das Stück, was wir gerade hörten vom Album Aquarius von 2012. Und ja, ich kann nur nochmals empfehlen, hört einfach viel Carlos Nino jetzt. Das ist wirklich sehr entspannend und gibt einem positive Blicke in die Zukunft. Ihr hört gerade Kashmir Radio und die Sendung Abendlandung. Als nächstes hören wir jetzt einen richtigen Klassiker, Folkrock aus der Blütezeit Anfang der 70er Jahre, At the Chime of a City Clock von Nick Drake, von seinem 1971er Album Brighter Later. City freeze, get on your knees, pray for warmth and green paper. A city drought, you're down and out, I see your trousers don't taper. A saddle up, I kick your feet, I ride the range of a London street. I travel to a local plane, I turn around and come back again. And at the chime of a city clock, I put up your roadblock, I hang on to your crown. For a stone in a tin can is wealth to the city man who leaves his armor down. Talk with neighbors only. For games you play make people say you're either weird or lonely. A city star won't shine too far on account of the way you are. And the beads around your face make you sure to fade back in grace. And at the beat of a city drum, see how your friends come in twos or threes or more. For the sound of a busy place is fine for a pretty face. Who knows what a face is for? City clown will soon fall down without a face to hide in, and he will lose if he won't choose the one he may confide in. A sunny boy with smokes for sale went to ground with a face so pale. I never heard about the change, showed his hand and fell out of range. In the light of a city square, I find out the face that's fair, keep it by your side. When the light of the city falls, you fly to the city walls, take off with your bride. But at the chime of a city clock, put up your roadblock, hang on to your crown. For a stone in a tin can is wealth to the city man who leaves his armor down. Joyce, Nana Vasconcelos und Maurizio Maestro waren das mit dem Stück Shekahada von dem verlorenen Acid Folk Album, das 1976 in Paris aufgenommen wurde und das ebenfalls jetzt diesen Titel bekommen hat für das Reissue: Joyce, Nana Vasconcelos and Maurizio Maestro. Von Paris geht's dann jetzt nach Köln zu einem Musiker, von dem jetzt schon längere Zeit nichts mehr zu hören war. Jörg Vollert, a.k.a. Wunder, a.k.a. Wechsel Garland, der Anfang der 2000er ein paar schöne Platten veröffentlicht hat. Damals nannte man diese Art von Musik Folktronica. Dann ein paar Jahre später, 2011, kam nochmal ein Album heraus, Dreams Become Things, von dem wir jetzt ein Stück hören. Und jetzt seit 2011 kam jetzt nichts mehr von Jörg Vollert heraus. Ich hoffe, dass vielleicht irgendwann in naher Zukunft dann nochmal was zu hören sein wird. Wir hören jetzt The Move vom 2011er Album. Thank you. Das waren die großartigen Pram mit Mother of Pearl von ihrem 2000er Album The Museum of Imaginary Animals. Pram sind über die Jahre aktiv geblieben, machen nach wie vor interessante Platten. Das letzte Album Across the Meridian kam 2018 auf Domino Recordings heraus. Ihr hört gerade eine bunte Mischung an Musik im Kashmir Radio in der Sendung Abendlandung mit Jean-Marie Dur am Mikrofon. Und jetzt hören wir folkloristischen estnischen Jazz Collage mit dem Stück Halb Sirp vom Album Kadriko von 1974. After-Hour-Klassiker The Valleys von Electrolane und ihrem Album The Power Out von 2004. Gesungen vom Chicago A Cappella Ensemble, zu hören sind Ausschnitte aus Siegfried Sassoons Gedicht A Letter Home. Und jetzt kommen wir langsam zum Ende dieser Sendung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die nächste Sendung kommt wieder in 4 Wochen hier im Kashmir Radio. Mein Name ist Jean-Marie Duhr und ich verabschiede mich jetzt mit 2 Stücken. Zuerst noch einem von der Little Creatures Library LP von John Cameron und Paul Martin. Moment of Warmth heißt dieses Stück. Und dann einem unbetitelten Bonusstück von Francesco Messina von dem Reissue der LP Prati Bagnati del Monte Analogo, die im Original 1979 erschienen ist und 2013 von Die Schachtel reissued wurde. Und ja, im Original ist dieses Stück, was wir jetzt dann danach hören, nicht drauf. Das wurde nur in dieses Reissue von Die Schachtel reingepackt. Bleibt gesund und munter. Bis bald. Ciao.